Über zum Kreuzer! Kaboom, Junge! Herzlich willkommen zu Kaboom, Junge, den einzig wahren Podcast über Videospiele. Und da das mein erster Podcast ist, fange ich natürlich mit den Sachen an, mit denen jeder YouTuber und jeder Podcast anfängt. Und zwar einer Top-10-Liste zu Spielen, die mich wirklich, wirklich angepisst haben. Fangen wir an mit Platz Nummer 10, Black and White. Und da ich das nicht alleine machen will, sitzt hier ein guter Kollege von mir, und zwar Markus. Sag mal Hallo, Markus. Und ich muss mich jetzt wieder an Black and White erinnern. Ja, du musst dich an Black and White erinnern. Black and White fand ich... Als ich damals gespielt habe, fand ich es extrem hässlich. Und es ist heute, wenn du es dir heute ansiehst, ist es richtig hässlich. Das Spiel ist, also es ist eine Göttersimulation. Du bist ein Gott, der auf einer Insel geboren wird, weil irgendjemand betet, und kannst dann Sachen erledigen, wie zum Beispiel den Leuten helfen oder den Leuten nicht helfen, gut sein, böse sein, je nachdem, ganz Quatsch. Oder die Leute opfern. Oder die Leute opfern, was wir die meiste Zeit eigentlich gemacht haben. Ja, die Leute umgebracht haben. Eigentlich ist das Spiel, wenn du es runterbrichst, ist das Spiel ein Tamagotchi. Weil du kriegst ja deine komische... Tamagotchi mit 5 Inseln. Ja, Tamagotchi mit 5 Inseln. 5 Level. 5 Level Tamagotchi. Du kriegst deine... Du kriegst später so eine Kreatur, die kannst du... Also da kannst du verschiedene Sachen beibringen. Wie zum Beispiel, geh da hin und hilf den Dorfbewohner. Oder friss Dorfbewohner, das ist gut für dich. Stimmt doch, oder? Sag mal, was hast du mit deiner Kreatur gemacht? Ich hab den mit dem Wasser versenkt. Der braucht eine scheiß Kreatur, wenn er selbst Feuerbälle schmeißen kann. Ja, das stimmt allerdings, ja. Aber ich weiß nicht, hatte das Spiel eine Story? Ich glaube schon, man sollte irgendwelche Hansel, die einen anbeten, retten, über 5 Inseln führen und dann wieder zur Startinsel zurückführen. Weil dann die Götterdämmerung vorbei ist. Und währenddessen soll man noch 4 andere Götter besiegen. Okay, das heißt, es gab keine Story. Richtig. Es war ein Tamagotchi. Ein richtig beschissenes Tamagotchi. Ich fand's katastrophal. Die Steuerung war furchtbar. Also wirklich furchtbar. Du musstest dich mit den WASD-Tasten bewegen und gleichzeitig mit der Maus die Kamera einstellen. Was nicht funktioniert hat. Es hat nicht funktioniert. Das Schlimmste war aber die Zauberhandhabe. Man muss erstmal irgendein schwules Symbol über den Desktop fahren, damit die Hand aufleuchtet, der Zauber erscheint und dann muss man mit dem auch noch zielen. Wie eben beschrieben, WASD zum Zielen und Kameraeinstellung per Maus. Das war furchtbar. War Teil 2 eigentlich besser? Teil 2 war noch beschissener. Noch beschissener, okay. Weil sie haben versucht, daraus ein Strategiespiel zu machen mit Einheiten. Aha, okay. Du kannst also Armeen bewegen, die du nicht selbst steuerst, sondern ihnen nur in göttlichem Auftrag weitergibst, was sie tun sollen. Also im Prinzip dasselbe, was du in jedem anderen Strategiespiel tust. Nur nicht funktionierend. Richtig. Okay. Was immer gut funktioniert, ist Feuerballzauber und halb über die Insel schmeißen. Ja, das stimmt. Ja, stimmt, da erinnere ich mich dran. Du kannst einen Feuerball nehmen, halt so lang üben und über die Gegend werfen, bis das andere Dorf dich liebt und dann hast du das Dorf erobert. Nein, es hasst dich. Oder es hasst dich. Aber dann, es glaubt an dich. Ja, genau. Wie auch immer. Ich fand's katastrophal. Ich würde es keinen empfehlen, es nochmal zu spielen. Wie sieht's mit dir aus? Ich in meiner jugendlichen leichtsinnigen Art würde sagen, kauft's euch bloß nicht. Alles klar. Dann kommen wir nun zu Platz Nummer 9. Platz Nummer 9 auf der Liste der Spiele, die mich richtig angepisst haben, ist bei mir Final Fantasy 13. Versteh mich nicht falsch. Ich mag Final Fantasy. Es gibt für mich, gibt es verschiedene Teile von Final Fantasy, die ich wirklich mag. Für mich die besten sind Teil 6, Teil 9, Teil 12. Teil 6, weil er eine absolute geniale Story hatte. Teil 9, weil es ein verdammt geiles Spiel war, einfach nur. Und Teil 12, weil es viel anders gemacht hat als die vorherigen Teile, aber in meinen Augen auch viel richtig gemacht hat. Dann haben wir jetzt wiederum Teil 13. Okay, es ist einer der ersten, die auf einer HD-Konsole rauskommt oder rausgekommen ist. Das war super, ja. Aber die Story war katastrophal. Die Charaktere waren furchtbar geschrieben. Das Kampfsystem war scheiße. In meinen Augen pure Scheiße. Und der Endkampf war einfach viel zu einfach. Wie sieht's bei dir aus? Was sagst du dazu? wer drauf steht, einfach einen Knopf zu drücken, um das Spiel durchzuspielen. Der ist genau richtig mit Final Fantasy 13 und 13.2. Ja, das stimmt, ja. Wobei der 13.2er von der Story besser ist, auch wenn man halt diese Zeitreise-Geschichte hat, die du nicht magst. Ja, das ist, also 13.2 ist besser als 13, aber auch nicht sonderlich. Eigentlich kann man das komplette Franchise auf Platz 9. Aber zumindest hat es Charaktere, die ausgearbeitet sind. Ja, okay, gut. Ja, gut, du hast in Teil 13 hast du Lightning, eine Kampf-Lesbe. Es ist eine Kampf-Lesbe. Valkyrie. Ja, gut, Der typische Valkyrie. Ich bin niemanden Sklave. Dann hast du Hope, einen gut sich entwickelnden Charakter, der wirklich von einem weinerlichen Kind zu einem weinerlichen Erwachsenen wird. Ist okay. Also im Endeffekt dasselbe, was wir haben, wenn wir hier in irgendeine Schule gehen. Ja, das stimmt im Prinzip. Ja. Von einem weinerlichen Jugendlichen zu einem weinerlichen Erwachsenen. Zu einem weinerlichen Deutschen. Du bist sicher, ne? Ist ja gar nicht deutsch, oder? Nein. Das hat mich gewundert. Dann haben wir Vanille, die eine... Viel zu alt ist. In dem Spiel extrem jung dargestellt wird. So circa 14 oder 15. Und die eine der bescheuertsten Charaktere ist, die irgendwie andauernd auf Droge zu sein scheint. Ja, richtig. Sie lacht die ganze Zeit und versucht Trauer mit Lachen zu überschminken. Richtig, die ganze Zeit. Selbst wenn sie weint, lacht sie. Nein, einmal weint sie und geht dabei in den Regen, damit man sich sieht. Ja, genau. Oh Gott. Da haben wir Fang. Von, ich weiß nicht, von Fang Halbin. Ist dazu da, um Hammer auszusehen und die Fans, naja, muss man mehr sagen, 16-jähriger Pubertierender sieht Fang. Stimmt, ja, im Prinzip hast du recht. Dann haben wir den obligatorischen Schwarzen der Gruppe. Der Quotenschwarze. Es ist der Quotenschwarze. Das kannst du nicht anders sagen, es ist der Quotenschwarze. Der weinerlich ist, nervig ist, nichts zur Story beiträgt, mit dem ich so gut wie nicht gespielt habe im Team. Der hat mich einfach außen vor gelassen. Wenn ich mit ihm spielen musste, musste ich ja mit ihm spielen. Ansonsten habe ich ihn außen vor gelassen. Das brauche ich nicht. Weg da. Egal. Brauche ich nicht. Habe ich nicht interessiert. Einen der coolsten Charaktere. Weil er einer der einzigen war, der noch irgendwo einen Hintergrund hatte. Der hat seinen Sohn gesucht. Toller Hintergrund. Yippie. Hintergrund. Yippie. Toller Hintergrund. Super. Und dann haben wir zum Schluss, meiner Ansicht nach, der nervigste Charakter, der fast, einer der nervigsten Charaktere, die hier erfunden wurden, und zwar Snow. Dafür ist es der Charakter, der sich über die Teile am meisten entwickelt. Ja, in der vom nervigen Charakter zum obercoolen Menschen schlechthin. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Das Spiel beweist, dass es geht. Das geht nicht, das ist unmöglich. Der genauso Kerl wie das Spiel noch beweist, dass es über mehrere Teile möglich ist, das Kampfsystem noch schlimmer zu machen. Das geht? Ja. Gut, wir drücken einen Knopf zu. Wie hast du heute erzählt? Wir schauen nebenbei Filme an und gewinnen trotzdem mit 5 Sternen. Stimmt, ja, so war das in. So ist es in Final Fantasy 13.2. In 13 musst du noch ein bisschen aufpassen, was du tust. In 13.2 kannst du nebenher irgendwas anschauen und währenddessen Knöpfe drücken, gewinnst das Spiel trotzdem. Und in 13.3, wie ist es da? Ich will nicht drüber reden. Ich hab's heute angetestet und, naja, sagen wir so, ich bin noch nicht so wirklich begeistert davon. Es ist so komplett anders und erinnert mich an alles, nur an kein Rollenspiel. Das ist kein gutes Zeichen für Final Fantasy. Wie Teil 14 wird, werden wir sehen. Das Online-Spiel habe ich nicht gespielt, damit kenne ich mich nicht aus. Ich habe es schon gespielt. Wie war's? Online-Spiel ist eigentlich ganz gut. Schade, dass es auch wieder Geld kostet. Yes. Ich freue mich schon, wenn das Spiel Free-to-Play wird. Nein, haben sie nicht vor. Sie werden eher die Server down machen, bevor sie es Free-to-Play machen. Okay, gut, das ist Square Enix. Ja, stimmt, du hast recht. Alles klar, gut. Damit haken wir Final Fantasy 13 von meiner Liste ab und kommen nun zu Platz Nummer 8. Auf Platz Nummer 8 haben wir in meiner Liste Crysis 2, wovon du nur Teil 1 gespielt hast. Richtig, ein Ego-Shooter. Yay. Ja, ich weiß, du bist sehr, sehr erfreulich darüber, wenn es um Ego-Shooter geht. Das Problem an... Hast du Crysis durchgespielt? Es ist ein Ego-Shooter, also nein. Okay, gut, ja. Ich spiele nur Rundenstrategie und Rollenspiel. Das Problem an Crysis war unter anderem, es war so lang cool, bis die Aliens kamen. So lang war das Spiel wirklich cool. Danach waren Aliens da, das Spiel war viel zu schwer auf einmal. Die Aliens haben 3-4 Magazine geschluckt, damit eins von denen drauf geht. Und es war einfach nur unfair. Was? Und gut, es ist ein Ego-Shooter-Story, brauchen wir davon nicht reden, aber es sah hübsch aus. Das war eigentlich alles. Es sah eigentlich nur hübsch aus. Gib einen kleinen Tipp: einfach eine schlechte Grafikkarte kaufen und hoffen, dass dasselbe kommt wie bei Doom 3 damals. Ein Ruckler, wenn ein Gegner kommt. Ja, das kenne ich. Das Problem ist jetzt bei Crysis 2, da hatten ja viele große Erwartungen dran. Erstens, es sah nicht mehr so hübsch aus wie Crysis 1. Es sah aus, weil es gleichzeitig für Konsole rauskam, sah es aus wie für die PS3 und für die Xbox, nur ein bisschen schärfere Texturen. Zweitens, die komplette Story von Teil 1 endet mit einem Cliffhanger. Wird in Teil 2 nicht fortgeführt, sondern spielt 20 Jahre später. Das heißt, wir haben noch die Möglichkeit auf Crysis 3, die 20 Jahre zwischendrin behandelt. Gibt's schon. Crysis 3 gibt's ja schon. Und ich glaube, das spielt nochmal später. Nochmal 50 Jahre später, soweit ich weiß. Also keine Auflösung des Cliffhangers. Wir werden alleine gelassen mit Crysis 1. Richtig. Starten komplett neu. Richtig, im Prinzip schon. Es sind auch nicht mehr dieselben Aliens wie vorher in Crysis 2. In Crysis 1 waren es Aliens, die haben sich eingefroren. Die haben so Sachen eingefroren mit so Eisstrahlern. Gibt's nicht mehr, sind weg. Ja, dafür sind jetzt in Crysis 2 Tentakelmonster aus irgendeinem Hentai. Hey, die kenne ich. La Bluge. Oh Gott, hör bloß auf. Und, naja, erstens mal das und zweitens treffen die immer. Das heißt, du bist im Unsichtbarkeitsmodus, schleicht sich an so einen Gegner ran, ne? Messerst ihn nieder oder schießt ihn von hinten mit einer Schallgedämpften und einmal sehen dich alle Aliens, egal wo du stehst, und treffen dich immer. Egal wo du bist, die treffen dich immer. Das kommt mir bekannt vor, Gegner, die durch Wände sehen können. Ich fand's nicht sonderlich gut, ich hab's nicht durchgespielt, ich hab's irgendwann aufgehört aus Frust, weil ich gedacht habe, du behindertes Dreckspiel, du kannst mich mal. Und es hatte auch wieder einen richtig nervigen Nebencharakter eingeführt. Einen Typ, den du im Hintergrund im Ohr hast, der die ganze Zeit, der dich Prophet nennt, aber du bist nicht Prophet. Pass auf, die Story funktioniert so. Du bist ein normaler Soldat, ne? Kommst in den Raum, siehst Prophet aus Teil 1, der hat sich erschossen, ziehst den Anzug an und auf einmal bist du Prophet. Weil anscheinend der Anzug, frag mich nicht, ich habe keine Ahnung. Die Story ergab keinen Sinn bei dem Ding. Es ist ein schlechter Porno. Und zwar richtig schlecht, weil es fehlt der Porno dabei. Könnte man so sagen, ja. Ich fand's furchtbar. Weiß nicht, wenn ihr Ego-Shooter mögt, spielt's von mir aus. Ich hatte meinen Spaß absolut nicht damit. Kommen wir zu Platz 7. Und dieses Mal ist es Far Cry 3. Hast du einen der Vorgänge gespielt? Den Einser. Und das auch nur halt zur Hälfte. Lass mich raten, ab da, wo die Zombies und so kamen. Richtig, ja. Bis dahin habe ich Teil 1 auch gespielt, danach habe ich es nie wieder angefasst. Selbe Problem wie bei Crysis. Da schmeiß ich lieber Resident Evil rein, da weiß ich, dass Zombies kommen. Ja, das stimmt, aber Resident Evil war auch gut. Zumindest die ersten Teile. aber dazu mal ein anderes Thema. Bei Far Cry 3 hatte eine anfangs coole Story, hat wirklich cool angefangen, hat dann aber alles verschenkt. Die haben einen richtig genialen neuen Charakter eingeführt, einen richtig genialen Bösewicht namens Vaas, den Psychopath, abartig krank dieser Typ, richtig cool gemacht, richtig gut geschrieben und dann irgendwann, so ab der Hälfte des Spiels, haben sie ihn gekillt und ab da ging das Spiel nur noch bergab. Die Story ging bergab, spielerisch gut war es sowieso nicht sonderlich gut, aber ab da ging es wirklich bergab. Also Far Cry 1 mit einer 3 hinten dran. Das ist ja das, also es hatte gute Ideen, verlief sich dann im Sande und mir ist es egal gewesen. Ich hab's durchgespielt, ich fand sowohl das gute als auch das böse Ende beide beschissen. Durchgezwungen oder gespielt? Durchgespielt tatsächlich. Ich hatte also du hattest noch ein bisschen Spaß. Ich hatte noch ein bisschen Spaß, lag aber nur dran, dass ich Achievements gesammelt habe. Okay, gut, damit hätten wir Far Cry 3 auch abgezeigt. Als nächstes haben wir auf der Liste GTA 4, The Lost and Damned, eins der DLC zu GTA 4. Was sagst du eigentlich zu GTA, Markus? Na ja, es ist derselbe Sums. Du fängst immer an als, ich bin ein Verbrecher und komme irgendwoher zurück. Ja. Ich will wieder ein Superverbrecher werden und mache deswegen Aufträge für noch größere Verbrecher, die ich irgendwann mal eh wieder linken werde und dann den Platz einnehmen. Ansonsten glaube ich Autos und quasi gegen die Wand. Das ist im Prinzip GTA 4 beschrieben. Ja. Es ist so. Naja, ich habe auch nur GTA 4 und GTA 4 ist scheiße. Ja, GTA 4 war auch schon ziemlich mies. Wenn man, ich mag GTA eigentlich, ich liebe GTA 1, GTA 2 ist super, GTA 3 großartig, Vice City für mich bis heute immer noch das beste GTA. San Andreas, nein. Träumst du nachts auch noch? Ja. also GTA San Andreas, nein. Für mich einer der miesesten Teile, weil es in vielen Teilen unfair schwer war. GTA 4 fand ich am Anfang gar nicht mal so uncool. War auch ganz geil gemacht. Aber wenn du GTA 5 spielst, sind die ersten 5 Minuten von dem Spiel besser als GTA 4. GTA 4 ist, ich sammle meine Tamagotchis und gehe mit ihnen Billard spielen oder Darts. Ja, das stimmt, das war sehr nervig. Gehe mit irgendwelchen Bräuten aus und keine Ahnung, ich verliere den ganzen Sinn in irgendeiner Story. Ja, dann gab es aber noch die DLCs zu dem Ding. Es gab 2 Stück, die eigentlich relativ gut gemacht waren. Also der zweite war ziemlich gut und zwar das war Ballad of Gay Tony. Der war voll geil, der ist richtig schnell eingestiegen, viel Action drin, viel Geballer drin, richtig kranke, abgefahrene Charaktere drin. Und dann hattest du The Lost and Damned. The Lost and Damned ist im Prinzip eine Biker-Episode von dem Ding. Das heißt, du bist so ein Biker-Typ, der... Knacki. Ja, natürlich, du bist ein Biker, das ist Standard. Du kommst, also du holst deinen alten Chef ab aus dem Knast, ne? Und der ist irgendwie unzufrieden mit dir, wie du das Ganze handhabst und wird dann irgendwie, keine Ahnung, wird dann aus irgendeinem Grund sauer auf dich. Und ab irgendeiner bestimmten Stelle im Spiel ist der Typ auf einmal im Knast und du weißt nicht warum. Das heißt nur, du hättest ihn verraten. Du hast nichts gemacht. Es ist, als ob du die Hälfte des Spiels irgendwie auf einmal verpasst hättest. Ich habe es mehrmals gespielt. Ich weiß haargenau, da muss irgendwas fehlen. Und das Ende von dem Ding ist sowieso schwachsinnig. Weil das Ende kommt dann so abrupt, du rennst dann irgendwann mit deinen Kumpels in Gefängnis rein, weil du dann sagst, ja, wir müssen den Typ jetzt killen. Weil er ist halt, keine Ahnung, der Bösewicht der Story. Rennst halt dann durchs Gefängnis, knallst hunderte Bullen ab, knallst den Typen ab, das Spiel ist vorbei, Ende. So, das war das DLC zu GTA 4. Fand ich, es hatte ein paar coole Überschneidungen zu GTA 4, aber es hat ziemlich viel falsch gemacht. Und ein Kumpel hat gesagt, es wollte unbedingt Sons of Anarchy sein. Eine ziemlich coole Biker-Serie, aber komplett gefehlt. Komplett gefailed im Prinzip. Also komplett... Es ist GTA, was willst du erwarten? Okay. Duke Nukem Forever. Oh Gott. Du solltest den Platz noch dazu sagen. Duke Nukem Forever liegt bei mir tatsächlich auf Platz Nummer 5. Verstehe ich nicht, warum er so weit oben ist. Ein Spiel, auf das wir jahrzehntelang gewartet haben. Nein. Ich schon. Gut, ich habe mich auch hypen lassen, ich Idiot. Ich hatte mich drauf gefreut, als es hieß, hey, es kommt raus. Hab mir die alten Sachen von dem Ding nochmal angesehen. Hab mich richtig drauf gefreut. Dann kam es raus und es war ein Shooter-Einheitsmatch. Was furchtbar aussah, sich furchtbar spielen ließ. Die Sprüche von Duke waren selbst für den Duke unterste Schublade. Es gab zu viel pubertären Humor, mit dem du fast heutzutage nicht mehr durchkommst. Das hat Serious Sam so viel besser gemacht. Serious Sam war im Prinzip, gut, kennst du jetzt nicht, aber... Serious Sam kenne ich, das ist dasselbe wie Final Fantasy 13. Einen Knopf drücken und so viele wirklich umhauen. Ja, aber Serious Sam war im Gegensatz zu Duke Nukem Forever sogar noch richtig gut. Obwohl es auch nicht sonderlich ein gutes Spiel war. Es geht. Das einzige Problem bei Duke Nukem ist der Duke selber. Der Duke selber ist in dem Spiel unnütz. Er wird, die spielen in dem Spiel auf so viele Sachen an. Auf so viele andere Spiele an und so weiter und so fort, aber meistens läuft das einfach nur ins Leere. Zum Beispiel gibt es eine Stelle, da kommst du an eine Stelle musst du Rohre bewegen. Also sagt Duke, I hate Valve Puzzles. Das heißt, ich hasse von Valve, von Half-Life diese Puzzles. Musst du aber trotzdem machen. Oder du läufst an so einen Typen vorbei und sagt, hey Duke, du brauchst da noch deine Kampfrüstung. Ja. Kampfrüstungen sind für Pussys. Ne? Aber du hast selber einen Rüstungsbalken. Was? Das sind also Jokes, die einfach ins Leere laufen, weil sie es vermasselt haben, die Pointe reinzuschreiben. Richtig. Es war furchtbar, es war langweilig und das Ende war ein Witz. Das Ende war einfach nur hingeklatscht und aber du kannst doch nicht, gut, von einer alten Firma, die schon das davor programmiert hatte und die halt schon ziemlich viel Daten zu denen gegeben hat, du kannst es doch nicht aneinander klatschen und dann raushauen, nur weil es eine gute Marke hat. Doch. Dasselbe haben die auch gemacht mit Alien Call of the Marines. Genau dasselbe. Ist dieselbe Firma, die mir Borderlands 2 geschenkt hat, was großartig ist, was richtig Fun macht, bringt Duke Nukem Forever raus, ein brutal schlechtes Spiel. Und dann auch noch versauen sie dir Aliens. Ja. Du hast Aliens gespielt. Naja, erinnere mich nicht daran. Ich vergesse diesen Teil und werde dran denken, wie damals die Aliens waren. Ach, Alien vs. Predator 2. Großartiges Spiel. Naja, Duke Nukem, furchtbares Spiel, absolut katastrophal. Empfehle ich keinem, selbst der Duke-Fan ist, kauft's euch nicht, spart euch das Geld. Es ist manchmal im Steam-Deal für 5 Euro, selbst das ist viel zu teuer dafür. Selbst geschenkt würde ich es nicht nehmen. Machen wir weiter. Auf Platz Nummer 4 haben wir Empire at War. Empire at War, ein Strategiespiel im Star Wars-Universum, was ja noch nie sonderlich gut funktioniert hat. Du musst es wissen, du bist hier. Ich kenne kein einzig gutes Strategiespiel im Star Wars-Universum. Es gab ein paar. Es gab, ich glaube, Force Commander hieß das Ding. Das war aber auch nicht wirklich gut. Ja, okay, gut. Dann gab es dieses... Wie hießen die? Dieses Battlegrounds? Ist das Battlegrounds? Es gab sowas wie Battlegrounds, aber Battlegrounds war jetzt auch nicht wirklich so ein richtiges Strategiespiel. Zumindest nicht in meinen Augen. Es war eigentlich... Ich glaube, hieß das Battlegrounds? Ich weiß es nicht mehr. Es sah so aus, es war auf der gleichen Engine wie von Age of Empires 2. Zu Zeiten, wo es schon fast Age of Empires 3 gab. Wo es schon Warcraft 3 gab und so weiter, haben wir sowas rausgehauen. Aber im Prinzip war es eigentlich nur eine Mod. Es sah aus wie eine Mod. Es sah exakt so aus, als würde man Age of Empires 2 spielen mit einer Mod. Und die hat auch nicht wirklich viel gekonnt. Außer, dass man die Bogenschützen jetzt zu imperialen Soldaten macht. Ja, die genauso lange brauchen, um ein Haus einzureißen. Richtig. Wir haben Plasmawerfer, aber brauchen immer noch 10.000... Sie mit Pfeil und genauso wie lang wie mit Pfeil und Bogen. Empire at War dagegen kam raus, es war in 3D. Es sah relativ hübsch aus. Mich hat dieses Spiel aufgeregt. Die KI war viel zu stark. Die Raumkämpfe sahen relativ hübsch aus, waren aber unglaublich schwer. Mich hat dieses Spiel einfach nur angepisst. Wann waren Raumkämpfe jemals leicht? Freelancer. Kenne ich nicht. Großartiges Spiel. Ich kenne kein Spiel, in dem Raumkämpfe leicht sind. Freelancer, glaub mir. Freelancer. Geiles Spiel, aber ich schweife ab. Das war halt einfach kein gutes Star Wars Spiel. Ein gutes Star Wars Spiel ist für mich Knight of the Old Republic, ein großartiges Rollenspiel. Knight of the Old Republic 2, richtig geil. Nicht so gut wie Teil 1, aber auch noch richtig gut. Star Wars The Force Unleashed Action-Spiele passen da wunderbar rein in das Szenario. Strategiespiele, könntest du meinen, dass sie reinpassen, funktionieren aber nicht. Weil du hast zwar die Imperialen, wir sind die Imperialen, wir haben die großen Waffen und so weiter, und dann kommt halt so ein kleiner Terrorist hier, so ein kleiner Luke und macht dann alles kaputt. Tja, Strategiespiele funktionieren einfach im Star Wars-Universum nicht. Das haben sie bisher noch nie und ich glaube, das werden sie auch nie. Ich glaube, es gibt auch keine mehr. Ich glaube, sie haben sich irgendwann tot versucht damit. Es gab noch ein Add-on zu dem Ding, was ich nie angefasst habe. Aber ich glaube, ja, es gibt tatsächlich keins mehr. Oh, das bedeutet allerdings, es ist schon lange nicht mehr gekommen. Vielleicht kommen sie auf die Idee, wir hatten das schon lange nicht mehr. Wir hatten da mal was. Das hat bestimmt funktioniert. Ich hoffe nicht. Auf Platz Nummer 3 haben wir... Halo 3. Oh Gott, Halo 3. Du hast dies bis in die dritte Runde geschafft. Nicht nur das, wir haben es in die vierte Runde geschafft. Haben ein Extra-Teil entwickelt. Ne, zwei Extra-Teile entwickelt. Haben den ersten Teil geremastert. Machen jetzt eine Remaster-Version von Teil 2. Und es ist immer noch nichts besser. Richtig. Es ist genauso scheiße wie beim ersten Mal. Halo 3 war eins der ersten Spiele, glaube ich, für die Xbox. Und es sieht beschissen aus. Es ist das Aushängeschild für es ist Xbox. Das, ja, es sieht beschissen aus. Die Story ist absolut behindert geschrieben. So viele dermaßen beschissene Story? Klischees. Es gibt eine Story in diesem Spiel. In Teil 1 ist es so, du landest auf diesen Ringplaneten Halo. Das ist dieser Planet. Ich weiß, ich hab's gespielt. Und musst den kaputt machen. So, in Teil 2 hast du ihn kaputt gemacht, bist dann auf der Erde... Und stellst dann fest, da kommen irgendwelche bösen Aliens und haben das nicht toll gefunden, dass du den kaputt gemacht hast. Also greifen sie jetzt die Erde oder den Planeten oder was auch immer du da bist an. So, endet mit einem Cliffhanger. In Teil 3 wird das Ganze wieder aufgegriffen. Und ein Oberalien will halt jetzt, sagt jetzt so, ich mach jetzt hier alles kaputt, weil ich jetzt das Oberalien bin. Die Story ist nullsagend. Sie ist nullsagend, sie ist unwichtig. Und als den Storyschreiber nichts mehr eingefallen ist, haben sie das eingebaut, was jeder Storyschreiber einbaut, wenn ihm langweilig ist und ihm nichts mehr einfällt. Hä? Hühner? Nein, schlimmer, Zombies. Oh, da werden die Flott genannt. Das sind so kleine, komische Knubbelviecher, die haken sich auf dir fest, ne? Ziehen dir die Lebensenergie raus und puppen dann irgendein Virus rein, dann bist du auf jeden Fall ein Sklave. Du bist ein Zombie. Es ist ein Zombie. Es ist ein schlecht gemachter Zombie. Alles klar. Es ist ein richtig mieser Zombie. Also sie haben es nicht geschafft, was Neues zu bringen, sondern sie werden auch noch schlechter dabei. Richtig, ja. Das ist das. Es ist katastrophal. Die KI von dem Spiel ist ein Witz. Die KI ist einfach ein Witz. Du siehst so einen fetten Transporter, denkst du, geil, jetzt kann ich mich da auf das Geschütz setzen, die Aliens behaken, während mein Kollege zum Ziel fährt, hier von wegen. Kollege bleibt am Stein hängen, fährt zurück, fährt vor, fährt zurück, fährt vor, fährt zurück, fährt vor. Alles gleiche. Gut, okay, dann schießt du halt, ne? Du fährst mit dem Ding, kannst es nicht steuern, weil die Steuerung von dem Spiel katastrophal ist. Du fährst mit dem Jeep und versuchst dabei nicht auf der Fresse zu landen. Und währenddessen schießt dein Kamerad in den Boden. Weil er meint, der Boden sei gefährlich. Gut, wie wir wissen, in einem Ultima-Spiel wirst du von Gras angegriffen, aber... Eben. Hey, warum nicht? Der Sie Boden haben, ist gefährlich. Sie haben Ultima-Gras programmiert. Ich find's furchtbar. Wie sich diese Serie bis heute halten kann, ist mir unbegreiflich. Aushängeschild von Xbox. Warum? Ich verstehe das nicht. Wieso? Was das eins der ersten Spiele für Xbox war. Ja, aber es ist scheiße. Das hindert aber nicht Xbox daran, es weiter zu produzieren. Leider. Es ist... Boah! Es ist komplette Scheiße. Es ist schlecht programmiert. Es sieht schlecht aus. Die Story ist beschissen. Es gibt keinen Charakter, mit dem ich mich identifizieren will. Du spielst ja nur den Master Chief. Einen nichtssagenden Typen, der ein Supersoldat ist. Oder was weiß ich, was der Kerl ist. Ein Roboter, keine Ahnung. Ich finde den Typen... Rambo, ja. Rambo im Robo-Anzug. Robo-Rambo. Hast du ihn jemals ohne Helm gesehen? Nein, den siehst du nicht ohne Helm. Also, es ist Rambo. Oh Gott. Ja, stell mir vor, er macht irgendwann den Helm auf. Hallo, ich bin Rambo. Ich bin der Master Chief. Oder einfach Rocky. Ja, den hast du gerne verstanden. Wir stehen immer wieder auf, wenn wir auf die Fresse kriegen. Absolut furchtbar. Ich persönlich empfehle es niemandem. Lass diese verdammte Serie bitte sterben. Aber gut, was hab ich schon? Ihr habt ja keine Ahnung. Das ist das ja immer. Platz Nummer 2 der Spiele, die mich richtig angepisst haben. Bei mir ist das Dishonored. Oder wie ich es gerne nenne, The Disco Nerd. Ich hasse Dishonored. Oh Gott, ich hasse Dishonored. Dieses Spiel ist einfach nur richtiger Schrott. Die Story beschissen. Spieltechnisch für'n Arsch. Dieses Spiel tut sich selbst verarschen, indem es dir eine Fähigkeit gibt, die das Spiel einfach zu einfach macht. Die Teleportationsfähigkeit. Das ist die geilste Fähigkeit überhaupt. Es ist die beschissen. Vorbei. Ja, das ist das Problem. Das ist kein Stealth mehr, das ist Teleportieren. Das ist was für Leute wie mich, die Stealth hassen, aber es machen müssen. Ich teleportiere mich einfach überall hin. Ich fand das Spiel gut. Na gut. Grafisch hätte es ein bisschen besser sein können. Ja, grafisch sieht das Spiel echt furchtbar aus. Sowohl auf dem PC als auch auf der PS3. Also, kannst du dich in Ratten verwandeln? Toll, das habe ich nie gebraucht, die Scheißfunktion. Ich fand das Spiel furchtbar. Die Story ist 0815. Du kommst von einer langen Reise zurück. Du sagst übrigens, das ist eins dieser Sachen, die mich so aufgeregt haben. Du sagst in diesem Spiel kein Wort. Du hast nur so einzelne Textfenster, die du so auswählen kannst. Aber du sagst in diesem Spiel gar nichts. Der Entwickler zu dem Spiel hat gesagt, er hasst Charaktere wie Gordon Freeman, weil die ja nichts sagen. Aber sein Charakter sagt genauso wenig. Du hast die Auswahl. Ja, toll. Trotzdem, du kannst in diesem Spiel, das Spiel hat, wie du dich verhältst, so ändert sich auch die Spielwelt. Ich habe zum Beispiel es geschafft, das perfekte, gute Ende zu kriegen. Du hast dagegen welches Ende gekriegt? Ich habe irgendein komisches, böses Ende bekommen, was eigentlich total gut war. Weil dieser komische Bösewicht mit der Kleinen da an der Brüstung stand und mit ihr runterspringen wollte. Hatte ich nicht. Dann habe ich ihn übernommen, bin mit ihm einen Schritt rückwärts gegangen und er ist runtergefallen. Und war tot. Das hatte ich nicht. Ich hatte Also ich bin in diesen komischen Turm da eingebrochen. Ich habe am Ende gesagt, scheiß drauf, ich scheiß auf Steph. Ich habe jeden umgebracht, der mir entgegengekommen ist. War mir so egal. Ich habe jeden niedergeschnitzt. Aber da hat es nicht interessiert für die Wertung. Ja, da hat es am Ende nicht mehr interessiert. Steph. Ich habe jeden niedergeschnitzt. Das war mir vollkommen egal. Wollte nur noch dieses blöde Spiel hinter mich bringen. Komm dann in den Hauptraum rein. Übrigens, Spoiler. Komm dann in den Hauptraum rein. Und da sitzt eben sein Bruder, ist schon tot am Tisch, ne? Und da steht der Typ dran mit einem Glas so am Kamin und sagt, hey Corvo, wollen Sie Elisabeth holen? Die ist da hinten. Und steht da einfach nur. Wir haben ihn abgestochen, hab die Alte geholt, Spiel war vorbei, happiges Ende von allen. Ich fand's furchtbar. Auch eins der dümmsten Sachen in dem Spiel ist die Maske. Die Maske dient ja dazu, damit man dich nicht erkennt. Ja? Jeder erkennt dich. Jeder erkennt dich auf der Stelle. Nachdem aus dem Gefängnis ausgebrochen bist, kriegst du von den Leuten eine Maske, damit du unter anderem auch zoomen kannst. Was du übrigens auch kannst, wenn du keine Maske aufhast. Was totaler Schwachsinn ist. Das kannst du. Sie haben es vergessen rauszuprogrammieren. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, du hast dann diese Maske und ich irgendwie so, ich komme in den ersten Level, denke mir, geil, jetzt habe ich eine Maske, das heißt, mich sieht keiner. Das heißt, ich kann mich da jetzt an den Leuten so vorbeischleichen oder so, wenn ich nichts auffällig tue, ne, dann werde ich auch nicht bemerkt. Ich komme zur ersten Wache, werde gesehen, 20 Wachen kommen auf mich zu, ich muss alle umbringen. Yeah. Was? Dann hast du irgendwelche Superkräfte von irgendeinem komischen Typen, der nicht erklärt wird? Der Typ wird nicht erklärt, warum er dir Superkräfte gibt. Warum er sie gibt nicht, aber der Typ an sich wird erklärt. Wieso wird er erklärt? Wie wird er erklärt? Er wird erklärt, was er ist. Was ist er? Er ist der Wächter von diesen Superkräften. Super. Und er ist dazu da, denjenigen auszuwählen, der es würdig ist, diese Kräfte zu verwenden. Ja, aber warum ist egal. Okay, gut, ja. Du hast ein tragisches Schicksal hinter dir, hier kriegst du Superkräfte. Ja, die Königin ist vor meinen Augen gestorben und ich wurde dafür verantwortlich gemacht. Yippie. Tolles, tragisches Schicksal. Jetzt muss ich die Tochter von ihr finden. Es ist das Prinzip hier. Nimm das Brecheisen und mach mal alleine weiter. Ja, im Prinzip hast du recht, ja. Ah, bleibst du. Einzige, was ich an Dishonored richtig scheiße finde, ist die Statistik, die es aufstellt. Inwiefern? Naja, ich habe doch nur im ersten Level... habe ich zwei Leute getötet und war dann sofort auf dem miesesten Stand von der Endstatistik, die es gibt. Ich habe in den kompletten Spielen nicht eine einzige Person gekillt. Ich habe nach diesem Level niemanden mehr getötet. Keinen einzigen mehr. Die Statistik ist nicht mehr nach oben gegangen. Ich weiß nicht, was diese zwei Leute gemacht haben, aber sie haben mir das ganze Spiel auf das schlechte Ende gemacht. Ich habe in diesem Spiel nicht eine einzige Person gekillt, weil ich mag eigentlich Stealth-Spiele. Und das Problem ist halt, Stealth ist in dem Spiel witzlos, weil du kannst dich teleportieren. Ja, dann machst du ohne. Nee. Nee. Dann ist es zu schwer. Nee, dann geht's nicht. Dann kannst du es nicht spielen ohne Teleportation. Doch, du kannst dir die Rattenfähigkeit statt die Teleportationsfähigkeit nehmen. Nein, die Ratten. Scheiß auf die Rattenfähigkeit, habe ich nie gebraucht. Ja, die Ratten, da kannst du dich auch. Selbst da erkennen sie dich und töten dich. Sie treten halt auf Ratten, weil sie Ratten hassen. Weil die Seuche verbreiten. Das ist so schwachsinnig. Ich hab's nicht gemocht, ich empfehle es niemandem. Gott sei Dank ist dieses Spiel im Boden versunken. Es gab ein Add-on. Es gab zwei oder drei. Gott sei Dank ist das Spiel im Boden versunken. Und es wird hoffentlich keinen zweiten Teil geben. Hoffentlich. Oh Gott, ich hoffe. Es wird's garantiert. Oh Gott. Platz 1. Platz 1. Wenn ihr ihn jetzt sehen könntet, er vergräbt sich in seinem Bett und weint. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber Platz 1 der Spiele, die mich angepisst haben und die ich hasse. Dieses Spiel hasse ich wirklich. Dieses Spiel hasse ich. Es ist Remember Me. Dann erzähl uns doch, warum du es hast. Dieses Spiel macht so viel falsch. Was? Ich habe die ersten 20 Minuten gespielt und bis dahin ist es gut. Dieses Spiel macht so viel falsch. Ach komm, die Erinnerung remixen, das ist eine coole Idee. Das machst du viermal! Das war's! Ich hab's einmal schon gemacht, nach 20 Minuten. Das machst du viermal! Einmal davon ergibt's keinen Sinn, warum du das machst. Beim ersten Mal machst du es, um eine Attentäterin davon aufzuhalten. Aus Versehen machst du es beim ersten Mal. Ja, aus Versehen, dich umzubringen, ne? Und die taucht dann auch nur einmal im Spiel auf, sagst du, weil sie dich dahin fliegt, und taucht danach nie wieder auf. Ist einfach weg. Beim zweiten Mal machst du es in einer Erinnerung. Und da gibt's keinen Sinn, dass du das machst. Beim dritten Mal machst du es, um deine Mutter, die eine weibliche Version von Scrooge geworden ist, Das ist kein Mist. Die steht wirklich in ihrer Anlage und sagt, Leute, ihr müsst aufhören zu haben, ihr müsst mehr arbeiten, ich brauche Geld, Geld, Geld, Geld. Kein Mist. Da machst du es, um sie daran zu erinnern, dass die Hauptcharakterin, die du spielst, ist schuld an allem, was in diesem Spiel passiert. Alles, was in diesem Spiel passiert, ist die Schuld von der Hauptcharakterin. Mord. Selbstmord. Alles mögliche. Katastrophen. Psychische Zerstörungen. Alles ist die Schuld von der Kleinen. Weil sie als Kind einen Autounfall verursacht hat, der ihre Mutter das Bein kostete. Die wiederum sich von ihrem Mann trennte, dann zu einer weiblichen Version von Scrooge wurde. Ne? Und dieser Mann hatte diese Idee mit diesen Erinnerungen, dass du immer wieder Erinnerungen in dich reinfließen lassen kannst, wenn es dir mies geht. Das nutzt du dir halt eine alte Erinnerung oder so und dann geht's dir wieder super. Ne? So, das macht die Leute aber süchtig, das Zeug. Und wenn sie nicht dafür bezahlen, dann werden sie zu Erinnerungszombies. Das ist kein super. Mist. Dann werden sie zu Erinnerungszombies. Ich fand nur das Kampfsystem scheiße. Das Kampfsystem ist richtig scheiße. Das Kampfsystem ist Arkham City in schlecht. Weil du hast eine Möglichkeit zwischen einem harten Schlag, einem leichten Schlag, einem Zeitüberbrückungsschlag, dass dein Spezialschlag-Level wieder schneller raufgeht und einen Heilschlag. Machst du eine Mischung aus leichter, Heil- und Zeitüberbrückung, läuft alles super. Das Problem ist aber, wenn du zuhaust, stockt das Spiel. Ist das aufgefallen? Es ruckelt verdammt. Haust du zu, ruckelt es. Warum? Könnt ihr das nicht programmieren? Vielleicht gehört es einfach dazu, so... Ja genau, it's not a bug, it's a feature. Es wäre eine Erinnerung. It's not a bug, it's a feature. Nee, also, nee, nein, nein. Storymäßig, Katastrophe, unsympathische Heldin. Also wirklich eine unsympathische Heldin, die nur an sich selbst denkt. Also wirklich nur an sich selbst denkt. Es ist ihr vollkommen egal, was mit anderen Leuten passiert. Sie macht das alles nur, weil es ihr schlecht geht. Sie modelt das Gedächtnis von ihrer Mutter um und zwingt sie daran, sich zu erinnern, also so zu erinnern, dass sie nicht schuld an dem Autounfall ist. Und ihr Vater, der halt nur in Erinnerung spielt, bringt sie dazu, durch das Erinnerungsremixen, dass er denkt, er hätte sie getötet. Yeah. Obwohl er das nicht hat und realisiert, oh, du hast mich ja gar nicht getötet, du hast mich ja in meine Erinnerung geremixt. Jetzt bin ich gut und werde den Menschen helfen. Yeah. Hammer. Bescheuert. Kampfsystemkatastrophe. Grafisch sieht es wirklich hässlich aus. Steuerungsmäßig ist es eine Katastrophe. Die Gegner sind nervig. Sind wirklich, wirklich nervig. Du hast so komische zombieartige Gegner. Wie gesagt, Erinnerungszombies, die dich in Massen angreifen. Dann hast du irgendwelche komischen Regierungstruppen, die dich in Massen angreifen. Aber die dich immer, also nicht Massen gleichzeitig angreifen, sondern immer nur einer nach dem anderen. Yeah. Das heißt, einer in der Gruppe, alle stehen so um dich rum, einer kommt auf dich zu, du springst über ihn drüber, haust ihn, springst zum nächsten Haus hin, springst zum nächsten Haus hin, machst eine Special-Attacke, wupp, alle weg. Genau so läuft es. Richtig. Das finde ich scheiße. Die Bosskämpfe sind langweilig. Die sind langweilig und manchmal auch recht nervig. Einer der Bosskämpfe gegen so eine Obertussi, der war extrem zäh und lang und nervig. Ich fand's furchtbar. Am Anfang fand ich's ganz cool. Auch mit dem Erinnerungsremixen fand ich voll die geile Idee. Und danach ging es immer mehr bergab. Ich hasse dieses Spiel regelrecht. Zum Glück ist es in der Vergessenheit geraten. Es gibt keine DLCs dazu. Es gibt keine Sache auf den. Also es gibt keine Hinweise auf den Nachfolger. Und ich bete, dass es keinen Nachfolger gibt. Remember me again. Ja, genau. Remember me again. Remember me too. Electric Boogaloo. Das Ende war. Es gab kein Ende. Tja, welches schlechtes Spiel braucht schon ein Ende? Ja, es gab kein Ende. Sie hat sich dann anscheinend in ihren eigenen Erinnerungen verloren und liegt irgendwo sabbernd auf dem Boden. Keine Ahnung. Sind wir froh, dass sie süchtig geworden ist. Ja, Gott sei Dank. Ich fand's furchtbar, ich fand's grauenhaft. Empfehle es niemandem. Kauft euch dieses Spiel nicht. Aber was ich noch sagen muss, ist die deutsche Sprache. Spielst du es auf Deutsch? Ich hab's gespielt, darum habe ich ja nur 20 Minuten gespielt. Es ist ekelhaft auf Deutsch. Boah, die deutschen Stimmen sind ekelhaft. Ich habe das Spiel gestartet, die ersten paar Zeilen der deutschen Stimmen höre ich, Ich breche dieses Spiel ab, stelle das auf Englisch und hab's dann so durchgespielt. Es war furchtbar. Ich hab's nicht ertragen. Keine Chance. Ton ausschalten hilft? Nee, das Spiel ausschalten hilft. Das auch. Okay, damit haben wir meine Liste abgearbeitet. Beim nächsten Mal kommen wir zur Liste von Markus. Sie wird grausam werden. Da bin ich gespannt, was du mir für 10 Spiele behandeln, hast. Die du liebst. Oh Gott. Zum Beispiel, gib uns einen kleinen Vorgeschmack. GTA. 1 bis 5. Oh, okay, gut. Darauf freue ich mich jetzt schon. Also gut, macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei Kaboom Junge, dem einzig wahren Podcast über Videospiele.